Meine Zuhörer, dem Verlauf der vierhändigen F-Moll-Fantasie von Schubert folgend, beschäftigte uns das letzte Mal das fragmentarische Wesen des Stücks und seine eigenartig auf den viersätzigen Sonatenzyklus bezogene Gestalt. Der Zusammenhang des Ganzen wurde uns vornehmlich an den Bruchstellen und den Pausen deutlich, ohne dass solche Einheit im Zerfall bisher genügend begründet worden wäre. Ob das jäh ganz gelingen kann, scheint fraglich, denn gerade das ist das eigentliche Rätsel des Stückes. Der Geist, der es erfüllt, wohnt ja nicht in einzelnen Themen oder einzelnen Phrasen, sondern spricht vor allem aus deren gegenseitiger Beziehung. Das ist die Kraft, die das andere herbeizieht und zu immer neuen Ufern treibt. Deswegen ist dieser Geist, diese Energetik des Zusammenhängenden so schwer zu fassen, weil sie sich eben zwischen den Tönen und Tonkomplexen betätigt und gleichwohl doch nur an ihnen selbst ablesbar wird. Hören Sie heute zunächst noch einmal das Schlussfugato, in dem die Entfaltung der Fantasie zu ihrem Ziel gelangt. Eine gewisse Erhellung der Einheit des ganzen Stückes, diese Einheit im Zerfallenden, mag zunächst das Melodische bringen. Gewisse Elemente bleiben hier bestimmend. In diesem Sinn ist es nicht zufällig, dass die Quartrufe des Beginns verschiedentlich wiederkehren. Am Beginn hören wir. Am Anfang der zweiten Phase heißt es: Im Scherzo, dessen Thema ja Variation des eben gehörten Gedankens ist, lautet das zweite Thema, die Quarte ist hier überbrückt. Und endlich lautet der Kontrapunkt des Fugenthemas im Finale. Doch das sind nur wenige herausgegriffene Beispiele. Sie besagen für sich allein nur wenig. Jedenfalls aber doch so viel, dass hier eine gemeinsame Grundsubstanz in Bewegung ist. Wichtiger wäre es, bereits an diesen vier Beispielen einen Zusammenhang, eine Art Geschichte skizziert abzulesen. Aus dem ziellosen Sehnsuchtsruf des Anfangs wird etwas wie ein Aufruf, ein Signal in der zweiten Phase. In der dritten, der scherzoartigen Episode, wird die Quarte spielerisch überbrückt und in dieser Leichtigkeit liegt zugleich etwas wie Gleichgültigkeit. Die letzte Variante zeigt dann schon die ganze Schwere und Unausweichlichkeit der Bilanz, als die man ja das Fugato betrachten kann. Das hier Erzählte ist mithin nicht die einzelne Station, sondern das, was sich dazwischen und im Ganzen begibt. Ähnlich wie ein einzelnes melodisches Element, die Quarte, ließe sich, gerade in diesem Stück, auch ein einzelner harmonischer Komplex verfolgen, und zwar möchte ich dazu den sogenannten neapolitanischen Sextakkord wählen, das heißt Gestur innerhalb der F-Dur-Kadenz oder auch Destur innerhalb von C-Moll. Es heißt im Hauptthema zuerst, bei der Wiederholung dieses Passus wird aus G, Ges, wodurch eben jener charakteristische Klang entsteht, den wir Neapolitaner nennen. Später, im Mittelteil dieser ersten Phase, begegnen wir dem Akkord nicht weniger als viermal. Einmal in C-Moll und dreimal in F-Moll. Thema der zweiten Phase des Stückes, sozusagen dem zweiten fragmentarischen Satz, wird der neapolitanische Sextakkord groß dadurch unterstrichen, nunmehr ist er nämlich G-Dur-Akkord im neuen Fis-Moll, dass sich an dieser Stelle auch der Rhythmus ändert. Statt der statischen, scharfkantig punktierten Rhythmen des Anfangs stoßen nun Triolen hinab. Wiederum ist der gleiche Akkord im Scherzo Anfang zu finden. Oder auch später noch in der Durchführung. Endlich erscheint der neapolitanische Sechstakkord noch als Durchgangsakkord bei den verschiedenen Fugenthema-Einsätzen gegen Ende des Stückes. Dass der G-Dur-Akkord innerhalb F-Moll dann nochmals im Nachwort gewissermaßen rückblickend erscheint, unterstreicht seine entscheidende Bedeutung für die Gestalt dieses Werkes. Ähnlich wie beim Melodischen könnte man nun die verschiedenen Akkordauftritte und ihren sich wandelnden Charakter miteinander vergleichen. Man wird indessen feststellen, dass so ein charakteristischer Akkord weit weniger sein Wesen wandelt als etwa ein Melodieschritt, der im Wesen immer neu bestimmbar erscheint. Der neapolitanische Sechstakkord oder überhaupt der G-Dur-Akkord in F-Moll und so weiter hat nämlich einen ganz bestimmten Ausdruckscharakter, der wohl variieren kann, aber im Grunde doch bewahrt wird. Würden wir diese Kadenz nur als Tonika, Subdominante, Dominante, Tonika spielen, also dann wirkte sie formelhaft und für sich allein nicht ausdrucksvoll. Der Akkord dagegen, der hier die Subdominante vertritt, fällt schon wegen seiner fremden Töne aus dem formelhaften Zusammenhang heraus. Dieses G-Dur wirkt also als Besonderheit in F-Moll, ist mit bestimmtem Ausdruck geladen. Eingespannt in den Moll-Zusammenhang wirkt er als ohnmächtiges Dur, das eher Verdunklung als Aufhellung der ganzen Kadenz bewirkt. So erscheint der Akkord ja auch nicht als wirkliches Dur, sondern unwirklich, als bloßer Konjunktiv also, der sich nicht in den Indikativ jemals verwandeln wird. Schubert wendet diese Ausdruckskonvention genauestens an. Trotz verschiedenen Kontextes hat der Akkord in diesem Stück wohl immer etwa diesen Sinn. Aber im Detail kann sein Ausdruck durchaus wechseln. So ist er anfangs Aufleuchten eines weiten Horizonts, der umsonst erstrebt wird, also etwa Mignons, allein und abgetrennt, sehe ich ans Firmament nach jener Seite. Der Akkord kann auch eine Art Trotz meinen, wie am Beginn der zweiten Phase des Largos. Da nun bei Schubert jeder Akkord ambivalent ist, kann Dur jederzeit in Moll umschlagen und umgekehrt, wodurch der Ausdruck weiterhin aufs Eigenartigste modifiziert wird. So gesehen wird das gesamte Phänomen des einen halben Ton höheren Dreiklangs Moll oder Dur hier geradezu zum Steuerungsprinzip der Harmonik dieses Stücks im Großen. Bereits in der Durchführung des ersten Abschnittes dieser Fantasie tritt ja das Zitat des Anfangsthemas zweimal um einen halben Ton höher ein, als die vorher herrschende Harmonie vermuten ließ, und zwar in Moll. Musik Vor allem beim zweiten Zitat des Anfangsthemas, dem eigentlichen Reprisenbeginn, kommt nun noch hinzu, dass wir aufgrund der vorhergehenden harmonischen Folge nicht wirklich sicher sein können, ob wir uns überhaupt in F-Moll befinden oder nicht gar in einer ganz anderen, sehr komplizierten Tonart, die bei ordentlicher Buchführung der Modulationen herauskäme. Diesen Faktor der Unsicherheit im Harmonischen gestaltet Schubert gleichfalls ganz bewusst. Der Klang nämlich des F-Moll-Einsatzes klingt ja keineswegs vertraut, wie es doch eigentlich zu erwarten stünde bei einer Reprise, sondern entfernt und ganz und gar unvertraut und erst allmählich, als wenn sich jemand die Augen reibt, ach, ich bin ja schon angekommen, wird diese fremde, ferne Tonart wieder zum gewohnten F-Moll-Raum. Wir nannten die Tatsache des plötzlichen Übertritts in eine um einen halben Ton höhere Tonart das im Großen bewegende harmonische Prinzip in diesem Stück. Und das wird wohl am deutlichsten an der Wende von der ersten zur zweiten Phase, von F nach Fis. Die entgegengesetzte Bewegung, zurück von Fis nach F, hier wirklich von Fis-Dur, also der neapolitanischen Tonart, ist eine grandiose Desillusionierung. Der ganze riesige Komplex der zweiten und dritten Phase dieser Fantasie erscheint dadurch rückblickend an dieser Stelle wie konjunktivisch, unwirklich also. Die Wirklichkeit ist allein F-Moll in diesem Stück. Das hier sprechende, ästhetische Subjekt, das wir nicht mit Schubert gleichsetzen dürfen, artikuliert also tonartlich verschiedene Grade von Realität. Zunächst F-Moll als unmittelbaren Existenzraum des Stückes, die Anfangs- und auch die Endtonart. Dagegen stehen im ersten Teil die Räume der Hoffnung in F-Dur. Der riesige Fis-Moll-Komplex des zweiten und dritten Teils zusammen stellt sich, will man die Beziehung zu F-Moll nicht ganz aufgeben, F-Moll also nicht vergessen, als fremder, irrealer Raum dar. Das hindert nicht, dass diese neue Basis, Fis-Moll, als Realität zweiten Grades erscheinen kann und sich auch von hier aus Hoffnungsräume auftun, wie jener in Fis und D-Dur. Endlich gibt es ja auch von dieser Fis-Grundlage aus nochmals das Ausschwingen nach G-Dur, dem Neapolitaner. Überblicken wir nun die Konfiguration des Ganzen. So sind es nicht nur die Tonarten, die so befremdend gegeneinander stehen, sondern ja eigentlich auch die zeitlichen Charaktere. Nehmen wir diesen Begriff zunächst historisch und stilistisch. So gibt es hier innerhalb des Schubertschen, für seine Zeit höchst modernen Stils, ja seltsame Enklaven älteren Stils. Etwa die ouvertürenartige Exposition und Reprise der zweiten Phase, aber auch das Fugato am Ende. Beides rekurriert ja auf den sogenannten gelehrten Stil des 18. Jahrhunderts. Einen Passus wie diesen Solch einen Passus darf man wohl in der Instrumentalmusik bei Schubert einmalig nennen. Auch fugenähnliche Gebilde sind bei ihm nicht häufig. Ein Parallelfall zu unserer F-Moll-Fantasie ist die Wandererfantasie für Klavier zweihändig, die ja ebenfalls fugiert schließt. Der Frage, was Zitate aus vergangenen Musikstilen eigentlich bedeuten sollen, kommen wir näher, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass es sich ja um verlorene Möglichkeiten handelt. Nimmt ein Komponist sie dennoch auf, so kann es sich um Neubelebung, Renaissance handeln, von der sich aus nun Neues eröffnet. Oder aber das Verlorene wird ausdrücklich als solches dargestellt. Der Abstand zum Heute wird ermessen. Und jenes Romantische, oh, wüsste ich doch den Weg zurück, ist dann selbst das eigentliche Thema solcher Zitate. Eine Andeutung davon scheint mir bei Schubert durchaus vorhanden zu sein. Ouvertürenartiger Gestus der zweiten Phase und Fugenwesen sind gewissermaßen Sehnsuchtsgesten, wobei der zustande kommende Ausdruck in beiden Fällen durchaus verschieden ist. Die Ouvertüre, das Thema des Largos der zweiten Phase, ist Demonstration des kräftigsten Neubeginns, aber eben doch in der irrealen Tonart Fis-Moll, nicht in F-Moll. Das Fugierte dagegen hat bei Schubert mehr den Ausdruck des So und nicht anders und eines So war es immer schon, nun aber gewendet als Trauer über das Verhängte. Wohl mag sich also die Situation ändern, es gibt ja Modulationen in diesem Fugato, aber doch nicht das Gesetz, auf dem sie beruhen. Und das ist eben das Fugenthema. Zu diesen äußeren, stilistischen Zeitcharakteren kommen aber nur noch die inneren hinzu. Ouvertüre ist ja schon dem Namen nach als Anfangsgestalt definiert. Fugen sind dagegen, besonders in klassischer Zeit, oft Endgestalten, so etwa in Beethovens Hammerklaviersonate oder der Sonate Opus 110. Das Fugato steht also hier sozusagen am richtigen Platz, nämlich am Ende. Nicht jedoch der Ouvertürengedanke der zweiten Phase. Er ist dort ganz befremdend und sicherlich soll er befremden. Man könnte in dieser Fantasie behaupten, dass die Zeitcharaktere gewissermaßen vertauscht sind. Denn das Hauptthema geht aus dem Kontext hervor, nämlich aus der einleitenden Begleitfigur, und zwar bei all seinen Originalzitaten. Und auch diese Begleitfigur klingt eigentlich nicht nach Anfangen, sondern als träte nur etwas zutage, was vorher nicht sichtbar oder hörbar war, oder als käme etwas zum Bewusstsein, was schon lange unbewusst empfunden wurde. Der hier intendierte Ausdruck könnte etwa besagen, im Grunde gibt es gar keinen Neubeginn, sondern nur Fortsetzung des schon vorher Bestimmten. Gegen solche Verwischung des Zeitcharakters am Anfang postuliert der Beginn der zweiten Phase ausdrücklich einen Neubeginn. Schubert komponiert hier den Willen, aus dem bisherigen Zusammenhang radikal herauszutreten. Fis-Moll scheint zunächst weit stärker als F-Moll, aber dann zuletzt, wie wir gesehen haben, erweist sich der F-Moll-Zusammenhang doch weitaus mächtiger. Fis-Moll war also doch nur Exkurs und kein Exodus. Nach einer ouvertürenartigen Eröffnung, also im zweiten Teil, erwartete man im 18. Jahrhundert ein Fugato. Diese Erwartung erfüllt sich indessen hier nicht. Das Scherzo, das als dritte Phase erscheint, steht, vom viersätzigen Sonatenzyklus aus gesehen, auf den ja das Stück bezogen ist, zeitlich an richtiger Stelle. Als Konsequenz des gewaltigen Largo-Beginns klingt es dagegen überraschend leicht, fast leichtfertig. Es dementiert zunächst den Ernst des Vorhergehenden, steht dann aber in seiner Durchführung wieder recht merkwürdig zwischen Tanz- und Kampfcharakter. Ausdruck von Tragödie und Komödie gehen hier ineinander. So dementiert das Drehen Karussellhafte immer wieder den tragischen Ton, der dennoch vom zweiten Teil aus noch herüberklingt. Noch weit rätselhafter aber stellt sich die Mitte dieses Satzes das Trio dar. Sein Irrlichtern durch die Tonarten D-Dur, E-Moll, C-Dur, A-Dur, Fis-Dur, C-Dur, B-Dur und D-Dur versetzt uns geradezu in Schwindel und strapaziert gewissermaßen die modulatorische Ordnung im tonalen Raum. Wie in manchen Träumen ist hier ein Schwebezustand zwischen Freude und Schmerz gefunden, der sich aller Definition zu entziehen scheint. Gläsern und unwirklich klingt dies ganze Trio. Das Ende des Ganzen, das große Fugato, steht als riesiger und sehr großzügiger Komplex vor uns. Der Endcharakter dieser Fuge wird noch dadurch besonders unterstrichen, dass etwas mehr als die Hälfte im Grunde nur die Funktion der Schlussbekräftigung des Kadenzierens wahrnimmt. Das Fragmentarische, immer wieder Unterbrochene der vorherigen Sätze, das Offene des bisherigen Stückes zieht am Ende hier gewissermaßen sein Gegenteil herbei. Es wird die größte Anstrengung gemacht, den Kreis doch endlich zu schließen, die Wanderschaft endlich ans Ziel gelangen zu lassen. Die Gegenkräfte indessen, die die Musik immer wieder aus der Schlussposition herausdrängen möchten, bieten ungeheure Energien auf. Der Kampf um den Schluss wogt hin und her. Nicht weniger als 6-mal wird kadenziert, das heißt versucht, das Endziel zu erreichen. Als nur noch ein einziger Tonika-Akkord fehlt, als das Ziel in greifbarster Nähe ist, da geht die Kadenz ein letztes Mal fehl. Statt des Schlussakkordes tritt eine Generalpause ein, der tiefste Einbruch in diesem Stück. Diese Pause, die Sie nun zuletzt hörten, enthält nur Nachhall, keine Vorahnung. Das »Du fändest Ruhe dort« wird ein letztes Mal verhindert, wirklich zu werden. Der Konjunktiv wird nicht zum Indikativ. Im Grunde bricht hier die Erzählung ab. Die Coda bringt mit dem Zitat des Anfangsthemas, nun zum Endcharakter hin verändert, und in kahlen Akkorden weitere 3 Kadenzkreise, denen ganz besondere Bedeutung zukommt. Sie stehen nämlich für die Bilanz des Ganzen. Die erste Kadenz, wieder mit dem neapolitanischen Sextakkord, zeigt in der Oberstimme den stärksten melodischen Ausdruck, ist ein letzter, tiefer, melodischer Atemzug. Den 2 nächsten Kadenzkreisen dieses Endes liegt nur noch die schulmäßige Harmoniefolge zugrunde. Aber nun rebelliert der Bass gegen das Unpersönliche dieser Folge. Und ein drittes Mal erklingt die Kadenz. Aber jetzt versuchen die Mittelstimmen, sich dagegen aufzubäumen in schärfsten Dissonanzen. In den beiden letzten Akkorden scheint eine Wendung der Anfangsmelodie erstarrt zu sein. Diese beiden Akkorde stehen für Hier lässt die musikalische Sprache sich deutlich entschlüsseln. Die Kadenz als quasi unumstößliche Formel steht für die herrschende, die natürliche und die gesellschaftliche Situation Schuberts. Dagegen begehrt das Subjektive immer wieder auf, in leidenschaftlichem Protest. Der Ausdruck dieses Endes ist tragisch. Das heißt, es kommt zu keinem Kompromiss und es wird kein Friede geschlossen. Und doch vereinigt sich beides, das Subjektive und das Objektive, wenn auch dissonant, in dieser Kadenz. Die denkbare, vollkommene Konsonanz der Kräfte erst wäre das, was die ganze Fantasie ersehnt. Schuberts Existenzialismus sieht und weist keinen Weg zu einer Welt, die anders wäre, und doch steht diese immer als heller Horizont hinter seinem Werk. Versuchen wir, ehe wir das Ganze hören, eine Charakterisierung von dem, was hier musikalisch erzählt wird. Die erste F-Moll-Phase mit ihren Rufen, ihrem Wandern und ihrem Versprechen von Ruhe am Ende fasst das große Thema der Winterreise zusammen. Die zweite bringt einen Neubeginn, aber dieser bleibt von vornherein irreal. Fis-Moll dementiert ihn als nicht zur F-Moll-Realität gehörend. Das jäh erscheinende Fis-Dur ist ein unerhörter Moment vorgestellten Glücks. Die dritte Phase ist voller Leben, Mut und Kraft, Tanz und Kampf begegnen einander. Das Trio zeigt, trotz seines freundlichen Ländlercharakters, vor allem harmonische Ruhelosigkeit. Nach der Scherzo-Reprise ist die Herrschaft des Fis unwiderruflich zu Ende. F-Moll bestätigt sich, zuletzt in der Steigerung des Fugatos, als einzige Realität. Die Musik gewinnt hier riesige Raumdimensionen. Das Fugato zeigt in seiner Kraftentfaltung nicht nur ein passives Erleben des So ist es, sondern auch Entschlossenheit, es zu bestehen. Ein non omnis confunda, ich werde nicht ganz zugrunde gehen. Die Coda ist das Resümee der ganzen Fantasie. Hören Sie nun Schuberts Fantasie in F-Moll vierhändig aus dem Jahre 1828 ganz. Es spielen Renate Werner und Jürgen Ude. Musik.